Die Mitglieder der Delegation des Verbandes der Koreanischen Jugend in Japan, die am 9. Kongress des Sozialistischen Jugendverbandes Kim Il-sung teilnahmen, gewährten am 3. September einem Reporter der Koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur ein Interview. Der Delegationsleiter Kim Yong-soo, Vorsitzender des Zentralpräsidiums des Verbandes der Koreanischen Jugend in Japan, und die Delegationsmitglieder hoben hervor, der 9. Kongress des Sozialistischen Jugendverbandes Kim Il-sung sei ein Kongress der Treue, auf dem das Credo und der Wille der jungen Avantgardisten demonstriert worden seien, unter Führung von herausragenden Menschen von Paekdu, die koreanische Revolution bis zum letzten fortzusetzen und zu vollenden. Sie werden als Angehörige der neuen Generation, die dank des großen Vertrauens und der heißen Liebe von den Generalismusen Kim Il-sung und Kim Jong-il herangewachsen seien, einen neuen Geist und ein neues Antlitz der Jugendbewegung der Japan-Koreaner in der ruhmreichen Kim Jong-un-Ära schaffen.